Morning, my wonderful friends. Guten Morgen, meine wunderbaren Freunde. Let's go on to verse 3. Gehen wir zu Römer 8, Vers 3. Remember, the word law is used interchangeably. Erinnere dich, das Wort Gesetz hat verschiedene Bedeutungen. Always remember that. Erinnere dich immer daran. Because Paul goes back to use the word law, but he uses it now in a different way. Paulus geht zurück, wenn er das Wort Gesetz verwendet, aber er benutzt es jetzt auf eine andere Art und Weise. He says in verse 3, for God achieved what the law was unable to accomplish. Er sagt in Römer 8, Vers 3, denn Gott hat erreicht, was das Gesetz nicht zu erreichen vermochte. Because the law was limited by the weakness of human nature. Weil das Gesetz durch die Schwäche der menschlichen Natur begrenzt war. Look at this. God achieved something that the law, in this case the 632 rules. Schau das an. Gott erreichte etwas, dass das Gesetz, in diesem Fall die 632 Regeln, these 632 rules could not achieve something. Was diese 632 Regeln nicht erreichen konnten. God made it happen. Gott hat es möglich gemacht. So what was the 632 rules supposed to do? Was sollten die 632 Regeln bewirken? To stop people from sinning. Die Menschen vom Sündigen abzuhalten. Don't do this. Tu dies nicht. Don't do that. Tu das nicht. Do this. Tu dies. So this 632 rules were given so that man would not sin. Diese 632 Regeln wurden gegeben, so dass die Menschen nicht sündigen würden. You know, don't do this, God said. 632 different rules. Hey, do not do this and do that. Tu dies nicht, sagte Gott. 632 verschiedene Regeln. Hey, mache dies nicht, sondern tu das. What did the law show us? Was zeigte das Gesetz? Can't do it. Du kannst es nicht tun. The very first commandment the people already broke before Moses ever arrived at the bottom. Das allererste Gebot, das die Menschen bereits gebrochen hatten, bevor Moses mit den steinernen Tafeln vom Berg zurückgekehrt ist. I mean, think about it. Denk darüber nach. Man had not even read the first law and they had already broken. Die Menschen hatten noch nicht einmal das erste Gebot gelesen und sie hatten es bereits gebrochen. So, what was the problem? Was war das Problem? The problem was human nature. Das Problem war die menschliche Natur. Because the law was limited by the weakness of human nature, the law was never the problem. Denn das Gesetz war durch die Schwachheit der menschlichen Natur limitiert. Das Gesetz war nie das Problem. The problem was God showed, it doesn't matter how many rules I give you, you are not going to be able to stop sinning. Das Problem war, zeigte Gott, es spielt keine Rolle, wie viele Regeln ich dir gebe, du wirst nicht aufhören können zu sündigen. Look at this beautiful word. Schau dir diesen schönen Vers an. For God achieved. Denn Gott hat erreicht. What no law in the world could do, God actually did. Was kein Gesetz auf der Welt hätte erreichen können, Gott hat es getan. How did God make that happen? Wie hat es Gott geschafft? How was God able to achieve that incredible purpose to stop man from sinning? Wie konnte Gott dieses unglaubliche Ziel erreichen, die Menschen vom Sündigen abzuhalten? Again. Noch einmal. It comes back to Jesus and his beautiful finished work of it. Es geht zurück zu Jesus und seinem wunderbaren Werk am Kreuz. Yet God sent us his son in human form to identify with human weakness. Und doch hat Gott uns seinen Sohn in Gestalt eines Menschen gesandt, um die menschliche Schwäche zu identifizieren. So God says, Gott sagt, a few thousand years I've given you the opportunity to not sin. Ein paar tausend Jahre habe ich dir die Möglichkeit gegeben, nicht zu sündigen. I made it very clear what not to do and what to do, but you've only seen that you can't do it. Ich habe dir ganz klar gesagt, dass du nicht tun sollst, was du tun sollst, My aber turn. Du hast nur gesehen, dass du es nicht schaffst. God achieved it. Gott hat es geschafft. How did God achieve it? Wie hat es Gott geschafft? The first thing he had to do is he had to send his only son, not as a beautiful mystic deity. Das erste, was er machen musste, ist, seinen einzigen Sohn nicht als schöne mystische Gottheit zu schicken. But he sent him in the form of a human weakness. Er schickte ihn in Form einer menschlichen Schwäche. I love that. Ich liebe das. Closed with humanity. Verbunden mit der Menschheit. You know, Jesus was flesh and blood. Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Jesus felt everything you have felt. Jesus hat alles gefühlt, was du gefühlt hast. Jesus was tempted to sexual immorality and adultery. Jesus wurde zu sexueller Unmoral und Ehebruch versucht. Reinhard, how can you say that? Reinhard, wie kannst du das sagen? Because Jesus, Hebrews chapter 4 tells us, is such a beautiful high priest. He can empathize with us. Weil Jesus, so sagt uns Hebräer 4, ein so schöner Hohepriester ist, dass er mit uns mitfühlen kann. Why? Warum? Because he was tempted in every single way as you are too. Weil er in jeder Hinsicht versucht wurde, wie du auch versucht wirst. So Jesus was tempted to commit adultery. Jesus wurde versucht, Ehebruch zu begehen. He was tempted to lie. Er wurde versucht zu lügen. He was tempted to steal. Er wurde versucht zu stehlen. He was tempted to be selfish. Er wurde versucht, egoistisch zu sein. He was completely human. Er war vollkommen menschlich. And not only was he human, but God sent him in human weakness. Er war nicht nur ein Mensch, sondern Gott schickte ihn in menschliche Schwachheit. So look at this. Schau das an. Our whole lifetime we work so hard not to sin. Unser ganzes Leben lang arbeiten wir so hart daran, nicht zu sündigen. Christians must not sin. Christians must not sin. Christen dürfen nicht sündigen. Christen dürfen nicht sündigen. So we struggle, we work hard, we try to be good Christians. Wir kämpfen, wir arbeiten hart, wir versuchen gute Christen zu sein. Crucify the flesh. Wir kreuzigen das Fleisch. And at the end of every night we go to bed and we struggle with this condemnation because we screwed up again. Und am Ende eines jeden Tages gehen wir ins Bett und kämpfen mit dieser Verdammung, weil wir es wieder vermasselt haben. And the whole day God is saying, this is not supposed to be how Christian life is. Und den ganzen Tag sagt Gott, so soll das christliche Leben nicht sein. You have to understand that there was a reason why Jesus walked as a human on earth. Du musst verstehen, dass es einen Grund gab, warum Jesus als Mensch auf der Erde wandelte. Jesus did not only walk in the earth as a human to show us the Father. Jesus wandelte nicht nur als Mensch auf der Erde, um uns den Vater zu zeigen. But he had another purpose. Er hatte noch einen anderen Grund. To show us that a human being as Jesus in weakness, uns zu zeigen, dass ein Mensch wie Jesus in seiner Schwäche es geschafft hat, has made it happen that the whole world can be free if they only trust in him. Dass die ganze Welt frei sein kann, wenn sie nur auf ihn vertraut. So Jesus walked the earth. Jesus lebte auf der Erde. He overcame sin. Er überwand die Sünde. And look, God's son gave his body to be the sin offering so that God once and for all could condemn the guilt and the power. Und schau, Gottes Sohn gab seinen Körper für dieses Sündenopfer, damit Gott ein für alle Mal die Schuld und die Macht der Sünde verurteilen konnte. We have limited the sacrifice of Jesus to simply forgiveness of sin, and this must stop. Wir haben einfach das Opfer Jesu auf die Vergebung der Sünden beschränkt, und das muss aufhören. Jesus conquered sin and became a sacrifice to take the power of sin away from your life, not only to forgive you your sin. Jesus besiegte die Sünde und wurde zum Opfer, um die Macht der Sünde aus deinem Leben zu nehmen, nicht nur um dir deine Sünden zu vergeben. I'm going to give you a golden key right here. Ich gebe dir gerade hier einen goldenen Schlüssel. When the Bible says that he once and for all condemned the power of sin. Wenn die Bibel sagt, dass er ein für alle Mal die Macht der Sünde verdammt hat. Do you know what the word condemn means? Weißt du, was das Wort verdammen bedeutet? It means to declare a sentence of judgment. Es bedeutet, ein Urteil zu verkünden. So how did Jesus condemn sin? Wie verdammte Jesus die Sünde? He said, I now declare by my sacrifice that the power of sin is broken in the life of everyone who trusts me. Er sagte, ich erkläre jetzt durch mein Opfer, dass die Macht der Sünde im Leben eines jeden, der mir vertraut, gebrochen ist. It is finished. Es ist vollbracht. But Reinhard, if it's finished, why do I struggle against sin? Aber Reinhard, wenn es beendet ist, warum kämpfe ich gegen die Sünde? I've fasted so much and I still can't get the victory in this area. Ich habe so viel gefastet und kann in diesem Bereich immer noch nicht den Sieg erlangen. How about looking at the cross and begin to thank him that the sentence has been spoken against that sinful habit, it is been destroyed. Wie wäre es, das Kreuz anzuschauen und anzufangen, den Satz gegen diese sündhafte Gewohnheit zu sprechen, es wurde zerstört. We first want to have the victory and then believe what happened at the cross. Wir wollen zuerst den Sieg haben und glauben danach, was am Kreuz passiert ist. Doesn't work like this. So geht es nicht. Case closed. Fall geschlossen. Power of sin has been taken away from the cross. Die Macht der Sünde wurde am Kreuz weggenommen. See you tomorrow. Bis morgen.